gegen Fisch. Fisch gegen Fisch. Fisch gegen Fisch. Fisch gegen Fisch. Fisch gegen Fisch. Alle Ritter, die erschlagen den Fisch gegen Fisch, Fisch gegen Fisch. Kalte Ritter, die erschlagen Fisch gegen Fisch. Diddy.